Deutschlandfunk Nova. Early Bird. Es gibt Kanadier, die sagen, lasst uns doch das Ahornblatt wegnehmen. Auf unserer Flagge ist das drauf. Und durch ein Hanfblatt ersetzen. So stolz sind sie drauf, dass Kanada als erstes Mitglied der wichtigen G7-Industrieländer Cannabis für Erwachsene komplett freigegeben hat. Das Ganze ist jetzt ein halbes Jahr her. Es ist also mal Zeit, ein Fazit zu ziehen mit unserem Kanada-Korrespondenten Kai Clement. Und Kai, es gab ja diese ganzen Befürchtungen. Es hieß ja, wenn Cannabis legal wird, dann steigt der Konsum, es wird mehr Süchtige geben. Ist das wahr geworden, das Ganze? Nein, kann man ganz kurz beantworten. Die sind nicht wahr geworden. Es gibt nicht mehr Menschen, die Cannabis konsumieren. Das haben die Statistiker ausgerechnet. Die haben das nämlich mal abgefragt. Und demnach sagen 15% aller Kanadier, ja, wir haben im vergangenen Vierteljahr Cannabis genommen. Und diese Zahl ist in etwa gleich geblieben vor und nach der Legalisierung. Aber das ist natürlich auch das, was die Regierung auf keinen Fall wollte. Mehr Kiffer, sondern im Gegenteil, sie will den Schwarzmarkt beseitigen. Das ist die offizielle Erklärung, warum man Cannabis freigegeben hat, damit auch Kinder besser schützen. Und die Rechnung geht so, kein Schwarzmarkt mehr, keine Dealer mehr, kein Zugang mehr für Kinder, denn legal werden die Drogen nur an Erwachsene verkauft. Und William Blair, der war übrigens ausgerechnet früher Polizeichef von Toronto, hat also auch die Drogen bekämpft, der verwaltet das Ganze jetzt als Bundesminister in Ottawa und sagt, früher war es eben so, früher war 100% des Geschäfts gehörte dem Schwarzmarkt. 100% of the marijuana market in Canada was controlled by organized crime. Und seit der Legalisierung habe sich das geändert. Inzwischen würde ein Drittel aller Erwachsenen legal einkaufen. Aber nur ein Drittel? Wieso so wenig? Ich hätte jetzt gedacht, dass die Mehrheit dann jetzt einfach legal kauft. Oder ist es so teuer, legales Gras? Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das sagt zum Beispiel auch Edward Eggenberger. Den habe ich in Yellowknife ganz oben im Nordwesten des Landes getroffen. Und der verkauft Cannabis in seinem Alkoholgeschäft. Als die Preise für den legalen Verkauf festgelegt wurden, da hat der Schwarzmarkt nur gesagt, das kann ich besser. So kommen Leute hierher und wenn sie die Preise hören, dann sagen sie, ach, dann gehe ich lieber bei meinem Kumpel einkaufen. Ja, der Buddy, das ist natürlich der Dealer an der Straßenecke, der verkauft es billiger und deswegen, so sagt Eggenberger, hat sein Geschäft, er hat eine kleine Theke in seinem Alkoholladen zwischen Wein- und Schnapsregalen, dort liegen die legalen Cannabisprodukte, hat sein Geschäft keine wirkliche Chance. Kriegt man denn in den Geschäften, in diesen offiziellen legalen Geschäften mehr geboten? Also du hast ja so ein paar Cannabis-Fachhandel, sage ich jetzt mal, die angeguckt. Was hast du da für Sorten? Was gibt es da zu kaufen? Das ist extrem unterschiedlich. Es gibt Geschäfte, die sehen aus wie eine schicke Boutique, wie ein Apple Store so ein bisschen, präsentieren ihre Ware in diesem Boutique-Feeling, etwa in Ottawa in der Super Red. Da gibt es eine größere Auswahl bei Edward Eggenberger hier im Nordwesten des Landes in Yellowknife. Da gibt es gerade mal 6 verschiedene Packungen, die in seiner Theke liegen. Also natürlich kriegst du im Laden ja auch eine Beratung dafür, was die Wirkung unterschiedlicher Sorten ist. Es gibt eben die beiden Obergruppen Indica und Sativa. Sativa gilt eher als heimmachend, während Indica eher eine beruhigende Wirkung hat. Und dann die ganzen Untergruppierungen sind da nochmal sehr unterschiedlich. Was genau willst du denn eigentlich als Kunde? Willst du dich beruhigen? Willst du es eher medizinisch einnehmen oder suchst du eher den Kick? Gibt es denn aber auch sowas wie, weiß ich nicht, so verschiedene Kuchen oder Cannabis-Gebäck oder andere Sachen? Gibt es hier auf indianischem Gebiet bei den Mohawk-Indianern unweit von Ottawa, wo man dazu sagen muss, das ist ja alles immer noch illegal. Kanada will Lebensmittel erst diesen Oktober freigeben, also ein Jahr nach der Drogenfreigabe. Aber hier in diesem Geschäft gibt es auch Lebensmittel, zum Beispiel den sogenannten Spacebar, sagt Verkäufer Jordan. The Spacebar, absolute favorite, yeah, I love it. It's 100 milligrams for the whole bar, so it's like a mid-grade, mid-dose. Versetzt mit 100 Milligramm, sagt er. Und der Spacebar, das ist eine Mischung aus Marshmallows, aus Buttertoffee und aus Creme. Aber hast du dieses Spacebar probiert? Nein, habe ich nicht probiert. 100 Milligramm ist ganz schön viel. Also was die da so als mittlere Dose verkaufen, das ist schon eine stramme Marge. Ich fasse mal kurz zusammen. In Kanada dürfen Erwachsene Cannabis besitzen, rauchen und anbauen, in kleinen Mengen. Was nicht erlaubt ist, sind so Haschkekse, Haschgummibärchen oder irgendwelche Riegel mit Marshmallows drin. Jedenfalls nicht, wenn THC enthalten ist. Ab Oktober soll das Ganze aber auch legal werden. Es gibt aber jetzt schon Ausnahmen. Cannabis-Lebensmittel werden zum Beispiel in normalen Geschäften in den Gemeinden der kanadischen Ureinwohner verkauft. Einfach so. Unser Korrespondent für Kanada ist Kai Clement. Er ist in so ein Geschäft gegangen, wo es Cannabis-Lebensmittel gibt. Kai, wieso gibt es da diese Sonderregel? Genau, da gibt es das und das nach einer ganz einfachen Regel, jedenfalls aus Sicht der indianischen Ureinwohner. Die sagen, unser Land, unsere Rechte, darauf berufen sie sich. Und sie sehen also gar nicht die Notwendigkeit, dass es irgendwelche Gesetze aus Ottawa brauche, damit sie Cannabis verkaufen können. Tim Barnhart etwa, das ist der Geschäftsführer von Legacy 420, der hat das Geschäft schon Jahre vor der Legalisierung eröffnet und sieht da auch überhaupt keine Probleme. Our perspective is that we have the right to govern ourselves. Unsere Sichtweise ist die, wir haben das Recht, uns selbst zu regieren. Dieses Recht haben wir durch unseren Vertrag damals noch mit der britischen Krone. Der bestimmt die Rechte der Krone und die unseres Volkes. It's clearly defined the roles of the crown and the roles of our people. Und Tim Barnhart sagt ganz einfach, wir, die Ureinwohner, sind eine eigene Nation. Wir brauchen nicht die Gesetzgebung einer sozusagen Fremden, nämlich der kanadischen Nation. Aber in dem Reservat ist es ja nicht illegal, auch nicht nach kanadischem Gesetz. Doch, es ist streng genommen nach kanadischem Gesetz illegal, denn dieses Geschäft hat keine Lizenz. Es verkauft Drogen, die auch nicht in einem lizenzierten Prozess hergestellt wurden. Aber die kanadische Polizei geht nicht rein. Kanadas Regierung sucht eben nicht den Konflikt mit den Ureinwohnern, obwohl es aus dem Verständnis der Hauptstadt Ottawa hier keine Drogen geben dürfte in diesem Geschäft, denn es ist eben nicht lizenziert. Wir wollen jetzt hier keinen Servicebeitrag machen, wo man am besten seinen Cannabis besorgt, wenn man in Kanada ist. Aber kannst du vielleicht sagen, ob es in den Reservaten günstiger oder teurer ist als jetzt in den offiziellen Geschäften im Rest des Landes? Es ist ganz klar günstiger. Die Produkte, die ich dort gesehen habe, sind ungefähr um die Hälfte günstiger als das, was Edward Eggenberger im Nordwesten ganz legal in seinem Alkoholgeschäft verkauft. Ich habe da auch mit ein paar Kunden gesprochen, die sagen, natürlich ist es auch der Preis, der sie dorthin lockt, aber auch die Beratung, sie können mit jemandem sprechen. Und selbst Kanadas Statistiker haben sich dieser Frage angenommen und haben jetzt über Crowdsourcing Menschen befragt, wie viel zahlt ihr denn eigentlich für Cannabis? Und deren Ergebnis war, der Schwarzmarkt. Und dazu muss man ganz klar ja auch dieses Geschäft zählen. Das ist illegal. Der Schwarzmarkt ist um 57% günstiger als der legale Markt. Wie hat sich denn dann die Situation der Menschen in diesen Reservaten verändert durch die Legalisierung? Tim Barnhart, der Geschäftsinhaber, sagt ganz klar, sein Geschäft ist geradezu explodiert. Er hat inzwischen 38 Angestellte, er macht einen großen Umsatz und er sagt, allein durch die Gehälter, die er zahlt, durch das Business, das er in die Region bringt, würden ungefähr 1,7 Millionen kanadische Dollar zurück an seine Community fließen. Das heißt mehr Selbstständigkeit, mehr Selbstwertgefühl. Aber das ist eine Riesendebatte, auch unter den Ureinwohnern des Landes, vor allem im Norden, die ja ohnehin Drogenprobleme haben. Das muss man ganz klar sagen. Die Drogenabhängigkeit ist größer in den Gemeinden der Ureinwohner. Zum einen wegen mangelnder Perspektiven, mangelnder Jobs, mangelnder Ausbildung. Zum anderen wegen der oft grausamen Vergangenheit, der Kolonialisierungsgeschichte. Und dort sagen auch Communities, nein, wir wollen gar keine Drogen bei uns im Ort. Und wir sind nicht dabei, wenn Cannabis legalisiert wird. Wir verbieten es, den Verkauf in unserer kleinen Gemeinde. Die Diskussion ist noch lange nicht zu Ende. Sind denn die Kritiker der Legalisierung jetzt eher lauter oder leiser geworden im ganzen Land? Na, mein Eindruck war, auch als das Geschäft Super Red in Ottawa eröffnet hat, also eher die schicke Boutique für den Cannabisverkauf, dass sich da keiner groß aufregt. Da sagen ein paar Anwohner, na, jetzt könnte es eng mit den Parkplätzen werden. Das klingt ja nicht gerade besonders aufgeregt. Ich glaube, die Hauptdiskussion ist schon lange gelaufen. Justin Trudeau hatte die Einführung der Droge schon zum Wahlversprechen gemacht. Dann wurde es verschoben, also das Land diskutiert seit Jahren darüber. Aber nichtsdestotrotz gibt es scharfe Kritiker, etwa Pamela Coll, und die weisen ganz besonders auf die Gesundheitsrisiken hin. Das größte Risiko gilt Fragen der Fortpflanzung. Unsere eigene Gesundheitsbehörde Health Canada erklärt auf ihrer Website, dass Männer nicht Marihuana nehmen sollten, wenn sie Kinder haben wollen. Die wissenschaftlichen Daten zu Erbgutschäden und zur Veränderung von Spermien sind gravierend. Ich glaube nicht, dass viele kanadische Männer diese Risiken verstehen. Und das ist ja nur ein Beispiel, das Pamela hier nennt, denn es gibt ganz viele Studien, die etwa auf den Zusammenhang mit Psychosen hinweisen oder davor warnen, dass der Cannabiskonsum das sich entwickelnde Gehirn schädigen könne. Unser Korrespondent Kai Clement war für uns unterwegs, unter anderem in Smith Falls. Da ist der Sitz des größten Cannabis-Produzenten Kanadas. Kai, der Chef da, Bruce Linton, der ist ja quasi der größte legale Drogenboss Kanada. Kann man das so sagen? Ja, so kann man das sagen. So ist er auch schon in der Presse genannt worden. Ich habe ihn dann auch so angesprochen, da hat er erstmal nur gelacht. I would say, as long as they remember the company name and my name. Und da spricht dann der Marketing-Experte, ihm ist das eigentlich egal, solange sie nicht seinen Namen vergessen und schon gar nicht den Firmennamen. Der Mann ist eben Werbeexperte, der hat schon unzählige Interviews gegeben. Er will nämlich mit Canopy Growth, so heißt seine Firma, sozusagen ein Google des Cannabis-Marktes werden. Und jedenfalls zuletzt sieht sein Firmenverlauf sehr erfolgreich aus. Die Mitarbeiterzahl ist explodiert von 700 auf 2700. Und für das erste Quartal seit der Legalisierung hat er eine Umsatzexplosion verzeichnet um fast 300%, aber schreibt trotzdem immer noch rote Zahlen, er sagt, weil er so aggressiv expandiert. Wie sieht denn der aus? Ich stelle mir so einen Drogenboss. Kannst du ihn beschreiben? Na, der Mann ist Geschäftsmann. Man hat jetzt vielleicht ein ganz falsches Bild vor Augen von jemandem mit klischeehaft langen Haaren, der ein bisschen verwirrt aussieht. Nein, der sprudelt über vor Ideen, voller Energie. Als erstes fragt er mich, sag mal, ich habe gehört, in Deutschland steht der Kohlebergbau vor dem Aus. Dann könnte ich doch da ins Cannabis-Geschäft einsteigen, dort, wo es keine Jobs gibt. Dort hat niemand was gegen mein Geschäft. So denkt der Mann und der guckt nur nach Gewinnmargen, nach neuen Geschäftsideen und nach dem, was der Markt künftig bringen könnte. Der kommt aus der Tech-Branche, Telekommunikation, da kommt er her. Also wahrscheinlich hat er aber illegal schon angefangen vorher, oder? Na, er hat mal gekifft, das hat er mal in einem Interview eingeräumt, aber das war für ihn kein schönes Erlebnis, ihm hat das gar nicht gut getan. Und sein Geschäft war von Tag an vollkommen legal. Er hat sich lange auf diesen Prozess in Kanada vorbereitet, hat natürlich Jahre vorher begonnen, bevor dieser Schritt vollzogen wurde, aber der war ja lange angekündigt. Und in dieser Zeit hat er angefangen, dieses Riesenunternehmen aufzubauen. Und jetzt sitzt es da in Smith Falls in großen Produktionshallen, wo früher mal der Schokoladenhersteller Hershey's drin saß. Seine Expandierungspläne hat er dir ja schon quasi gesagt, dass er sich überlegt, auch vielleicht nach Deutschland zu exportieren. Naja, das ist ein bisschen schwierig. Bei uns ist es noch nicht legal. Allerdings ist ja Cannabis in Deutschland legal für medizinische Zwecke. Hat er da irgendwelche Ambitionen? Absolut, der hat ja große Ambitionen. Der ist in Deutschland schon längst vertreten, was man vielleicht gar nicht weiß, denn da heißen sie anders. Dort heißen sie Spektrum Cannabis GmbH, sitzen in St. Leon Roth, irgendwo zwischen Stuttgart und Frankfurt. Und darüber importieren sie derzeit medizinisches Marihuana auch nach Deutschland. Aber er will natürlich viel mehr. Er würde am liebsten in Deutschland auch anbauen, den Markt vergrößern. Die Rechnung ist einfach. Kanada hat, naja, so rund plus 30 Millionen Einwohner, Deutschland weit über 80 Millionen. Da macht sich schon klar daran ablesbar, wo das große Geschäft ist. Und er wird auch expandieren, jetzt mit Blick auf Kanada, wenn im Oktober Lebensmittel freigegeben werden. Dort will er natürlich auch mit dabei sein. So when you're here, you're seeing a building across the street, which is quite large. Auf der anderen Straßenseite ist ein recht großes Gebäude. Dort werden wir mit Cannabis versetzte Getränke herstellen. Dieses Produkt gibt es natürlich auf dem illegalen Markt auch nicht. Wir schaffen hier ein globales Unternehmen. Eine Firma hat uns gerade 4 Milliarden US-Dollar für 17% unserer Firma gegeben. A company just paid us about 4 billion US-Dollars for 17% of the company. Und du siehst, er ist sofort wieder bei den Zahlen. Er ist eben Investor und Unternehmer durch und durch. Und deshalb werden wir garantiert noch von ihm hören. Seit mehr als einem halben Jahr ist Cannabis für Erwachsene legal in Kanada in geringen Mengen. Ein kurzes Fazit dazu hat uns unser Korrespondent Kai Clement gegeben. In ein paar Monaten, ab Oktober, können die Kanadier und Kanadierinnen auch Cannabis-Lebensmittel mit THC frei und legal kaufen. Deutschlandfunk Nova. Early Bird.